Die sagenumwobenen Ungeheuer. Heute können wir uns kaum noch vorstellen, was früher eine Winternacht für die Menschen bedeutete, als die Dunkelheit von 4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr morgens andauerte, als es noch kein künstliches Licht gab. In dem Maße, wie die Dunkelheit zunahm, erschienen den Menschen Geräusche lauter und Schreie unheimlicher. So wurden das Geräusch von 2 Ästen, die gegeneinander rieben, und das kleinste Knacken als eine Stimme des Jenseits interpretiert. Das Spiel der Schatten war ebenfalls eine Quelle der Angst. Wolken, die vor dem Mond vorbeizogen, erzeugten eine unheimliche Stimmung, die die Einbildungskraft befeuerte. Die Irrlichter, die heutzutage wissenschaftlich erklärt sind, erzeugten damals eine wahre Massenpanik. Elsässische Legenden sind voller sagenhaften Tiere. Nebst ihrer außergewöhnlichen Erscheinung besitzen die meisten dieser Gestalten auch übernatürliche Kräfte. Die Funktion und der Charakter dieser Ungeheuer haben immer eine symbolische Bedeutung, egal ob sie wohlwollend oder bösartig sind.